Das Zimmer. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. In einem Zimmer. Vorher hat jemand hier gewohnt. Und nachher wohnt jemand hier. Und vorher der oder die wissen nichts von ihnen. Und nichts von mir. Jürgen, Sie sollten nicht immer so ernste Sachen sagen. Es ist mir egal, wer vorher oder nachher hier wohnt. Sie sollten auch weniger trinken. Bald ist diese Kur zu Ende. Und dann sehen wir uns nicht mehr. Susanne. Komm, nicht anfassen. Scheiße, warum nicht anfassen? Jede Pflanze, alles außer Menschen. Weil ein Mensch eben kein Tier oder Pflanze ist. Wir müssen leiser reden. Die können mich alle am Arsch lecken. Ich kann nachts nicht richtig schlafen. Um 3 wache ich auf, liege wach. Ich mache mir manchmal Kaffee. Wenn die Tür unten auf wäre, dann würde ich spazieren gehen. Schlafen Sie gut, Jürgen? Es geht so. Mit Ihnen im Bett würde ich besser schlafen können. Ich möchte keine erotischen Gespräche mit Ihnen führen. Entschuldigung. Möchten Sie noch eine Flasche Bier? Ja. Moment. Besuche auf den Zimmern sind dir nicht verboten, nachts ja besonders. Da fliegt man hier raus. Sie müssen doch wirklich gleich gehen, es ist schon fast dunkel. Ich muss gehen? Ja. Ich gehe in einer halben Stunde, dann gehe ich in mein Zimmer und glotze mich selber an. Schön, tun Sie das. Sie sind böse, Susanne. Sehr böse. Weil Sie nicht Ihren Willen bekommen, bin ich böse. Verdammtes Gequalme. Aber ich schaffe es nicht. Ich habe es mein halbes Jahr gepackt und da hat mein Mann wieder angefangen zu rauchen. Und da habe ich auch wieder. Sie schaffen es irgendwann, Susanne. Ich weiß es, Sie schaffen es. Außerdem schauen Sie toll aus. Danke. Ich sage es nicht nur so, es stimmt. Ich sage es nur zu Ihnen, ich sage es nicht zu jedem. Und was ist mit Ihrer Frau? Was soll mit der sein? Die ist froh, dass ich für ein paar Wochen hier bin. Die wäre sogar, wenn ich für immer... Sie müssen jetzt gehen. Ein Tag später. Gleicher Ort. Sie sollen nicht andauernd hier ankommen. Was wollen Sie denn schon wieder? Also gut, für einen Moment. Susanne. Das ist für Sie. Ein Stein? Ein Stein. Stellen Sie sich vor, ein Stein. Den habe ich selber aufgelesen im Wald. Und dachte an Sie. Und nahm ihn mit. Wollen Sie den Stein nicht? Was wollen Sie mit mir ins Bett? Das ist hier verboten und ich tue es auch nicht. Ich möchte es Ihnen nur sagen. Setzen Sie sich, ziehen Sie nicht so ein trauriges Gesicht. Die Therapie hier ist zum Abkotzen. Was die wissen, weiß ich alles selber, habe ich alles gelesen, brauche ich nicht zu haben. Ich frage mich, ob das hier für mich richtig ist. Ich hätte lieber an die Nordsee fahren sollen. Oder in die Berge? Bier? Ja, ganz gut. Waren Sie schon mal unten an der Bar? Ja, 2-mal. Warum? An der Bar sitzen meistens Männer und erzählen sich Herrenwitze, was? Und freuen sich, wenn eine Frau dabei sitzt. Wir können das auch. Glaub ich. Ich hatte Ihnen schon einmal gesagt, ich möchte keine erotischen Gespräche mit Ihnen führen. Wie fanden Sie das Abendessen? Finden Sie, dass ich zu dünn bin? Nee. Genau richtig. Wir sollten vielleicht nicht darüber reden, ob ich genau richtig bin. Aber es hört ja niemand. Mein Mann hört mir schon lange nicht mehr richtig zu. Was glauben Sie, warum ich hier bin? 3-mal dürfen Sie raten. Warum lassen Sie sich nicht scheiden, Susanne? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich habt ihr euch aneinander gewöhnt. Bis dass der Tod euch scheidet oder der Mord. Er tut mir ja nichts. Was ich brauche, ist Ruhe. Hier finde ich auch keine Ruhe. Sie sind ja fast jeden Abend hier. Bestimmt waren Sie schon 20-mal hier. Sie kommen mir bald vor wie ein guter alter Bekannter. Haben Sie eigentlich Kinder? Einen Sohn, der ist 19. Ich habe eine Tochter, die ist 21. Mein Sohn hat sich mit meiner Frau verbündet gegen mich. Es ist wahr. Die behandeln mich wie der letzte Dreck. Am liebsten soll ich ausziehen oder so oder ganz weg, Saubande. Vielleicht hat Ihre Frau guten Grund, so zu sein. Ich hätte große Lust, einmal mit Ihrer Frau zu reden. Meine Tochter erzählt mir alles. Ich bin ihre beste Freundin. Mein Mann... Ach, ich möchte nicht davon reden. Ruft er oft hier an? Einmal am Tag. Ich sag ihm dann, ich habe keine Lust, lange mit ihm zu reden. Sie haben wenig Busen. Also, ich möchte wirklich nicht. Das geht durch Essen nicht. Das wird nicht mehr. Einmal hat mir jemand gesagt, eine Operation, aber das fand ich bescheuert, dieses Gerede zum Kotzen. Und jetzt fangen Sie auch noch an. Es ist mir so rausgerutscht. Sie sollten jetzt gehen, es ist nach 10. Dann gute Nacht, Susanne. Gute Nacht, Jürgen. Ein Tag später, gleicher Ort. Wissen Sie, Susanne, für die Polizei ist einer, der sich aufgehängt hat, überhaupt nichts Besonderes mehr. Die kennen das, 80% der Selbstmörder hängen sich auf, die machen ein Foto von dem Toten und fahren wieder ins Polizeipräsidium zurück, essen dort vielleicht zu Mittag. Aber der Tote, der ganz allein, der hat einen großen Fehler gemacht, denn er bleibt tot. Haben Sie nichts anderes auf Lager? Ich möchte nicht von der Polizei und von Toten reden. Gestern habe ich mal durchgeschlafen. Das tat mir richtig gut. Aber um 5:30 bin ich wach und sehe die Sonne aufgehen. Es wird ja auch schon kalt. Bald kommt der Winter, der Schnee. Lieben Sie Schnee? Sehr. Ich stehe am Fenster und... Ja? Schnell wegflitzen Sie aufs Klo. Ja? Sie können wieder rauskommen, Jürgen. Es war niemand da. Aber warum klopfen die? Und dann ist keiner da. Das finde ich seltsam. Ich auch. Aua! Sie sollen mich nicht anfassen, sonst dürfen Sie nie mehr kommen. Dann können Sie in Ihrem Zimmer bleiben und dort Däumchen drehen. Ja, ist gut. Ich habe kapiert, dass Sie keine Berührung brauchen. Ich fetze Ihnen gleich noch eine, wenn Sie nicht aufhören. Es geht Sie nichts an, ob ich etwas brauche. Das hat Sie nicht zu interessieren. Ich möchte nicht, dass Sie so reden. Ich möchte es nicht, sonst... Darf ich nie mehr wiederkommen? Genau. Geben Sie mir Ihre Handynummer? Nein. Zu Hause können Sie mich nicht anrufen. Das geht nicht, das will ich auch nicht. Das ist mein Mann. Aber wegen dem sind Sie hier, Susanne. Ist der Kerl nicht mehr da, werden Sie gesund, total gesund. Sie hüpfen wie eine junge Ziege auf der Wiese herum. Warum werden Ziegen, junge Ziegen, wohl geschlachtet? Weil man weiß, dass sie alte Ziegen werden. Junge Ziegen sind schön. Alte Ziegen sind... anders. Alte Ziegenböcke sind anders, Jürgen. Die stehen angepflockt auf der Wiese und stinken. Wir sollten sie schämen, als Mann, der einen Ehering am Finger trägt, mir unterschwellige Angebote zu machen. Soll ich Ihre Frau mal anrufen, was die davon hält? Bitte nicht. Ich bin natürlich froh, geschmeichelt, dass ein Mann so zu mir spricht. In meinem Alter ist es selten, aber trotzdem fühle ich mich nicht so alt, wie ich bin. Ich glaube, dass ich viel jünger bin, in Wirklichkeit. Das Alter, das ich habe, ist der Menge nach falsch. Die Zahl stimmt und stimmt nicht. Ich bin in Wirklichkeit viel jünger. Meine Wirklichkeit ist eine andere Wirklichkeit als die, die Sie oder andere sehen. Haben Sie auch sowas? Nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich bin auch nicht deswegen hier. Ich nahm an, dass man mit Ihnen von Mensch zu Mensch reden kann. Dann müssen Sie gehen, wenn Sie so sind. Mit mir kann man reden. Und? Weiter? Wo landen meine Wörter bei Ihnen? Im Magen? Im Herz? Im Hirn? In Ihrer Seele? Oder landen sie in Ihrem Schwanz? Im Schwanz. Raus! Gehen Sie sofort! Und morgen will ich Sie nicht mehr sehen. Ich lasse Sie nicht rein. Sie können mir gestohlen bleiben. Ein Tag später. Gleicher Ort. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht kommen sollen. Ich muss es Ihnen erzählen. Ich halte es nicht mehr aus. Gut, kommen Sie kurz ins Zimmer. Was haben Sie auf dem Herzen, Jürgen? Mal überlegen. Hören Sie. Ich konnte nicht gut schlafen, Susanne, weil Sie gesagt haben, dass ich Sie nicht mehr besuchen darf. Ich habe mich rumgewälzt. Und diese blöden Gespräche in der Gruppe mache ich auch bald nicht mehr mit. Haben Sie ein Bier da? Nein. Schade. Ich wollte einen Brief schreiben in aller Ruhe. So, an wen? An Ihren Mann? Ja, an meinen Mann. Einen Liebesbrief? Einen Liebesbrief, klar. Glückwunsch zu so viel Liebe nach so vielen Jahren, nach so vielen Wochen und so weiter. Das sind viele gute, schöne Wochen. Da steht ja eine Flasche Bier. Zulassen, Sie bekommen nichts. Dann bringe ich mir das Bier eben nächstens selber mit, wenn das hier so ungemütlich ist. Prost, Susanne. Prost, Jürgen. Was gibt es denn im Radio heute? Ich möchte kein Radio hören. Ich möchte den Brief schreiben. Dazu brauche ich Ruhe. Ich bin hier, um Ruhe zu bekommen. Und Sie sind schon wieder da. Es ist furchtbar mit Ihnen. Ganz furchtbar. Soll es auch sein. Dann ist es spannend, ja. Da fängt die Spannung nämlich an, wenn nichts sofort passiert. Wenn etwas hinausgeschoben wird, aber mit dem Ziel... Bin ich das Ziel? Gut möglich. Weil ich eine Frau bin? Ja, bestimmt. Sie als Mann interessieren mich aber zurzeit wenig. Vielleicht ändert es sich, aber das kann ich nicht versprechen, Jürgen. Es kann bleiben wie jetzt. Unsinn, Susanne. Sie werden mich mögen, immer mehr mögen und dann... Über uns, die hatten eine Hausgeburt. Eine Hausgeburt? Und er bohrt. Hausgeburt und bohren und Türen knallen. Da bin ich rauf, morgens um 7. Meinen Sie, die hätten mir aufgemacht? Es ist eine Unverschämtheit. Ich kann sowieso schlecht schlafen. Ich brauche meine Tropfen. Wer bekommt heute schon noch ein Kind zu Hause? Ich war geladen, das können Sie mir glauben. Ist das Kind jetzt da? Es schreit, alle 4 Stunden, als wenn es bei mir wäre. Wissen Sie, dass die meisten Möbel in meiner Wohnung mir gehören? Das Telefon gehört mir. Mein Mann verdient die Hälfte von dem, was ich verdiene. Meine Mutter war von meinem Vater abhängig, finanziell. Ich nicht. Was arbeiten Sie denn? Das erzähle ich Ihnen später. Was gibt es jetzt? Sie dürfen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht? Susanne. 2 Tage später. Gleicher Ort. Ich habe Kopfschmerzen, Jürgen. Mir geht es nicht gut. Sie nerven. Wenn ich Sie nicht besuchen darf, dann habe ich Kopfschmerzen und noch sehr viel mehr. Die Kur ist sowieso bald zu Ende. Und dann müssen Sie wohl oder übel wieder mit Ihrem Schätzchen zusammenleben. Freuen Sie sich schon drauf? Haben Sie geplant, wie Ihre Rückkehr gefeiert werden soll? Pompös, leise. So, als wenn ich von der Arbeit komme. Ich komme zur Tür herein, dann gibt es Essen. Dazu läuft der Fernseher. Nichts zu trinken da? Sind Sie eigentlich ein Säufer? Warum trinken Sie ewig? Trinkt Ihre Frau auch? Was muss Ihr Sohn nur mitmachen? Ich bedauere Ihren Sohn. Er soll zur Bundeswehr gehen und anschließend heiraten. Ausziehen. Tut er das? Der tut, was er will. Ja, was er will mit 19 Jahren. Ja, was er mit 19 eben versteht. Er kennt die Welt. Seit 19 Jahren. Meine Tochter hält zu mir. Weil ich finde, wenn ich das so richtig sehe, dass ein Kind mehr zu seiner Mutter als zum Vater gehört. Eine Mutter trägt das Kind in sich, bringt es zur Welt. Was tut der Vater eigentlich für das Kind? Seinen weißen, klebrigen, ekligen Samen. Das ist alles. Tut mir leid, aber so ist es. Ohne Samen kommt aber kein Kind, Susanne. Ohne Samen kommt kein Kind. Männer sind dumm. In Wirklichkeit bedienen sich die Frauen der Männer, um Kinder zu bekommen. Und wenn das Kind da ist, haben die Frauen meistens nur noch Augen für das süße Baby. Vereinfacht gesagt, ich kann mich irren. Geht es Ihnen eigentlich besser nach 4 Wochen Kur hier? Etwas, aber ich habe Kopfschmerzen, wie gesagt. Und immer abends... Gestern war ich im Ort in der Kneipe. Ach, wo fand es denn anschließend statt? Auf dem Heuboden, in einem Auto oder im Wald, auf einer Bank? Habt ihr gefroren? Wissen Sie, dass das hier verboten ist? Sie fliegen hier, Jürgen. Soll ich der Leitung mal erzählen, was Sie hier so treiben? Sie spinnen. Essen Sie gern Kekse? Ab und zu. Zu Hause stehen bei mir immer Kekse auf dem Tisch. Butterkekse. Kekse kann man immer essen. Kekse sind anspruchslos. Kekse machen satt, ohne viel Aufhebens. Für mich ist Bier Kekse. Sie werden eines Tages den Unterschied zwischen Bier und Keksen merken. Dann sind Sie nicht mehr hier, in dieser psychosomatischen Klinik, sondern im Irrenhaus. Ja und? Das ist mir auch egal. Aber ich liebe Sie trotzdem, Susanne. Was ist los? Wissen Sie überhaupt, was Liebe ist? Sie sprechen von Liebe. Ha, Liebe ist ja ganz anderes. Ach, ich bekomme schreckliche Kopfschmerzen. Ich muss mich hinlegen. Oh, mein Kopf. Soll ich verschwinden? Sie können von mir aus bleiben. Meine Kopfschmerzen kommen und gehen. Können Sie es in Ihrem Zimmer eigentlich nicht allein aushalten? Wollen Sie sich ins Gespräch bringen? Muss ich Ihnen sagen, dass Sie noch leben? Ja, denn allein ist man tot. Das verstehe ich gut. Aber Sie haben ja hier Ruhe. Die nehmen Sie nicht wahr. Sie werden früh genug wieder Ihre Frau hören. Keift sie? Ab und zu. Ich gehe in ein anderes Zimmer, halte mir die Ohren zu. Halte mir die Ohren zu, was für ein Schlappschwanz. Gegen Anschreien bringt überhaupt nichts. Sie langweilen mich, Jürgen. Soll ich gehen? Ja, ich möchte schlafen. Gehen Sie bitte. Am gleichen Abend. Telefongespräch. Du spinnst wohl. Bleib, wo du bist. Ich habe keine Lust, dich zu sehen. Wir werden alles besprechen, wenn ich wieder da bin. Koch selbst, mach die Betten, dann weißt du, was du an mir hast oder gehabt hast. Ende. Wo soll ich denn sein? Ich bin hier auf dem Zimmer. Ja, wo sonst? Dann hast du eben eine falsche Nummer gewählt. Ich bin manchmal auch in der Kneipe, wenn du gestattest. Wieso? Was willst du denn hier? Ich bin bald wieder da. Nein, du brauchst mich nicht besuchen kommen. Hör mal. Hallo? Hallo? Ein Tag später. Gleicher Ort. Ich wollte eigentlich schwimmen gehen. Geht es Ihnen heute besser, Susanne? Etwas. Ach, ich habe auch ein bisschen gelesen. Nein, das da, das nicht. Wollen Sie das haben? Sie können es mitnehmen. Martin Walser. Ein deutscher Schriftsteller, er lebt am Bodensee. Haben Sie noch nichts von dem gelesen? Nein, noch nichts. Ich habe geschrien. Das hat man 4 Kilometer weit gehört. Alle mussten lachen, sich die Ohren zuhalten. Ich finde die Schreitherapie okay. Wer weiß, ob es hilft. Später. Später ist zur Zeit, Jürgen. Auch Vergangenheit ist jetzt. In diesem Augenblick ist alles. Die ganze Schöpfung ist hier in diesem Zimmer. Mehr braucht es nicht. Es ist alles da. Bier nicht. Heute nicht, nein. Auch kein Fernseher. Hier war noch nie ein Fernseher. Weil es verboten ist. Die Kranken sollen sich hier ausruhen. Ich bin nicht krank. Übernervös. Kann man sagen. Wie schlafen Sie denn so? Es geht. Haben Sie gegessen? Ich habe Sie nicht gesehen und habe gesucht. Ich wollte mich neben Sie setzen. Ich bin spazieren gegangen. Ich habe geraucht, das war Abendbrot. Ich reise heute noch ab, ich halte es hier nicht mehr aus. Mein Handy ist auch noch kaputt gegangen. Da werde ich mich beschweren. Was glauben Sie, was ich für Handykosten habe? Was gibt es denn morgen für Wetter? Ach, ist ja auch egal, wir sind ja nur im Haus. In den Räumen, mit den Seelenklempnern. Ich merke bei mir noch keine Fortschritte. Sie sind doch gar nicht krank. Irgendwas werde ich haben, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich gehe, glaube ich. Ich bin müde. Sie wollen schon gehen? Was ist neu? Bedecken Sie mal Ihre Beine. Warum? Ich habe hübsche Beine. Möchten Sie mehr sehen? So viel? Mhm. Möchten Sie jetzt meine Beine streicheln? Warum sind wir hier? Um des Bumsens wegen. Ja, um des Bumsens wegen. Des Bumsens. Sie sind heute gut drauf, Susanne. Total gut drauf. Sie müssen jetzt gehen, Jürgen. Bitte? Hier sind Besuche nicht erlaubt. Schauen Sie erst vorsichtig raus und wenn kein Mensch auf dem Gang ist, dann gehen Sie. Leise. Gut. Ein Tag später. Gleicher Ort. Möchten Sie ins Krankenhaus? Ich weiß nicht, ich warte noch. Und wenn ich sterbe, ist mir das auch scheißegal. Wahrscheinlich haben Sie nichts Ernstes mit Ihrem Herzen. Sie haben ein nervöses Herz. Sie nehmen sich alles so zu Herzen. Nehme ich das? Ist mir auch wurscht. Bleiben Sie liegen und heulen Sie sich aus. Wie schön der Mond ausschaut. Und das ist ein großer, runder Sandhaufen, ohne Seele oder sonst was. Ja, der ganze Himmel ist vollkommen ohne Leben, ohne denkendes Leben. Da ist nichts, wie ich oder Sie es sind. Kein Stern würde jemals weinen, kein Nebel Freude oder Trauer empfinden. Der Himmel ist absolut herzlos. Soll ich Kaffee machen? Mir egal. Vor 6 Wochen war eine junge Frau hier in dem Zimmer. Die hatte ganz genau auch Herzweh, Lebensweh. Sie sind nicht die Einzige, liebe Susanne, nicht die Einzige. Ein Tag hier kostet die Krankenkasse ein Schweinegeld. Oh, die Kekse sind gut. Mein Herz fühlt sich an wie ein Stein, wie ein Felsklotz. Ich will Hilfe. Die bekommen Sie hier. Das sind hier Fachleute. Die wissen, was Ihnen fehlt. Sie müssen mitarbeiten, sich fallen lassen und so. Meine Hand ist blau. Und sagen Sie mal, wo ist die denn blau? Die ist wie meine Hand. Sehen Sie, wie meine Hand. Meine Hand ist blau, ich weiß es. Niemand glaubt mir. Was soll ich hier, wenn mir niemand glaubt? Gut, Ihre Hand ist blau, fertig. Dann rennen Sie eben mit Ihrer eingebildeten blauen Hand herum. Sie sind ja dumm. Ich bin sowieso nur von Idioten umzingelt. Der größte Idiot ist mein Mann, aber das begreift er nicht. Er kann es nicht begreifen, weil er dazu zu blöd ist. Und wenn ich nicht will... Was will? Essen kochen. Dann koche ich nicht. Dann soll er sich selber sein blödes Essen kochen. Machen Sie meine Dose auf und klatschen Sie die ihm auf den Tisch. Das hilft meistens. Aber wenn das täglich passiert, wird das zu einem Normalzustand. Dann müssen Sie die Dose nicht mehr öffnen und am Ende überhaupt nicht mehr einkaufen. Ich habe mich so an ihn gewöhnt. An wen? An meinen Mann. Ich bin ja auch schuldig. Er hat ja auch seine Probleme. Ich nerve ihn ja manchmal. Und ja, was wollen Sie? Nichts. Sie haben sich bestimmt in der Tür geirrt. Wer war es denn? Ein Mann. Ein Mann. Etwa Jürgen? Warum haben Sie ihn nicht ins Zimmer gelassen? Er wollte zu mir. Das ist verboten. War er schon mal hier? Nein. Männer- oder Damenbesucher haben den Rausschmiss zur Folge. Die können die Koffer packen. Hier ist nämlich kein Puff, sondern ein Krankenhaus. Mit Gesprächen und Ruhe sollen die Menschen wieder in Ordnung gebracht werden. Austoben können sie sich woanders. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin Nonne. Sie machen Witze. Hässliche Witze. Darüber kann ich nicht lachen. Man ist verheiratet und trotzdem ist es fad. Wie bei Ihnen so ähnlich. Alte Männer sind mehr als fad. Sie sind ja fast Leichen. Die sitzen ja nur und meckern und im Bett schnarchen und so weiter. Es lässt eben im Alter so manches nach. Was früher ein Sturm... Sie schon wieder? Ich dachte, Sie wären jetzt weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich bin noch lange da. Bis morgen früh. Wieder der Mann. Sehen Sie nicht, dass ich fast schlafe? Muss ich Sie auffordern zu gehen? Sind Sie etwa unhöflich? Bestimmt nicht. Nächster Tag. Vor dem Krankenhaus. Sprengbrunnen, Bank. Ganz einfach. Zum Beispiel, deine PIN ist 3456. Dann rufst du deinen Telefonapparat an. Der Apparat spricht dann bitte Code angeben. Erste PIN-Serie 0123456. Dann antwortest du nach der 6 Stopp, dann ist die erste PIN-Ziffer gespeichert. Dann weiter das Ganze nochmal und du sagst nach der 5 Stopp, dann mit der 4. Ungefähr so geht das und der Apparat hat die PIN-Nummer gespeichert. So kannst du von hier deinen Anrufbeantworter abhören. Das ist doch alles scheiße. Was hab ich davon? Ich meine nur. So viel Geld in diesem Bau... Aber der Springbrunnen ist im Arsch. Ich habe heute Nacht geträumt. Erst rast ein Arzt hinter einer Patientin her und beschimpft sie, dass sie nicht mehr wiederkommen soll, weil sie den Arzt nur zum Narren hält. Also, da war irgendwas. Im Traum wusste ich es, jetzt habe ich es vergessen. Anschließend träumte mir, dass diese Krankenschwester auf meinem Gang beim Arzt reinstürmt und mit irrem Blick ein Glas am Mund hält, daraus trinkt. Und mein Gehirn denkt, das wäre eine aufgelöste Tablette. Und dann ist die Krankenschwester geflüchtet und ich habe gedacht, dass sie tablettenrückfällig geworden ist. Und der Arzt hat den Kopf geschüttelt und es war sehr beschissen, die ganze Lage. Habt ihr ISDN? Wie? Nein. Ich war zweimal da. Jedes Mal saß diese Olle bei dir. Wie man in der Nacht träumt, Jürgen. So fühlt man sich am Tag. Ich plädiere für getrennte Schlafzimmer. Man kann ja rübergehen, wenn man in Druck ist. Und danach geht man in sein Zimmer zurück. Manchmal ist es mir so, Susanne, als wären Sie überhaupt nicht verheiratet. Ich habe Ihren Mann noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Ich bin aber verheiratet, basta. Ein herrlicher Tag. Ein Tag zum Rumlaufen. Zum Erzählen. Um Geheimnisse zu erzählen. Ein Tag der Wollust. Aha, mit wem? Mit Ihnen, Susanne. Mit mir. Das könnte Ihnen so passen. Ewig nur reden, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wie fanden Sie heute Morgen die Eier? Die waren doch verdorben. Ich hab's stehen gelassen. Komischerweise sah ich, dass alle anderen es aßen. Da wurde mir erst richtig schlecht, wenn man sieht, wie andere etwas essen, was ungenießbar ist. Sie meinen Salmonellen? Nicht sowas, nein. Das Gefühl, etwas ist wie ausgekotzt. Man hat das Gefühl, es stinkt. Obwohl es vielleicht gar nicht stinkt, aber ich riech's und es ekelt mich. Und dann kann ich das nicht essen. Tut mir leid, aber es ist so. Vielleicht. Es ist so. Wenn ich abends mir die Zähne putze und habe meine Zahnseide so liegen, dass sie sich farblich von dem Untergrund nicht absetzt, auf dem sie liegt, so sehe ich die Zahnseide nicht. Ich muss sie umdrehen. Die Schrift, die auf der Zahnseide aufgedruckt ist, die muss oben sein. Dann müssen Sie sich übergeben? Nein. Davon rede ich gar nicht mehr. Sie hören mir nicht zu. Ich erzähle Ihnen von meiner Zahnseide. Kommen Sie. Wir müssen. Ich glaube, wir haben jetzt Ballspiele. Berühren lasse ich mich nicht. Gleicher Tag, Zimmer. Sie können mich nicht in der Mittagspause besuchen, Jürgen. Ich muss mich umziehen. Ja. Soll ich wieder gehen? Ja. Ich bin nur gekommen, um zu fragen. Ja, bitte? Das Wildschwein kommt nicht, der Zug kommt nicht, das Taxi kommt nicht. Hallo? Hallo, hallo? Wer ist denn da? Ich bin auf dem Hochschild und friere mir den Arsch ab. Und das blöde Wildschwein kommt nicht, Eva. Hier ist nicht der Eva. Der Zug kam auch nicht. Hierher fährt nur ein kleiner, dummer, privater Bummelzug. Hallo, Sie sind verkehrt. Dass der Taxi nicht kommt, das ist ja klar. Taxis kommen nie. Darum gibt es sie ja, damit sie nicht kommen. Das ist wie mit dem lieben Gott. Der kommt auch nie. Hallo? Hallo? Bist du in der Lage, ein vernünftiges Wort zu sagen? Ich sagte, das Wildschwein kommt nicht. Schicke mir Karl mit dem Mercedes. Das soll mich abholen. Ich stehe an der Schonung. Sie sind falsch verbunden. Du sollst Karl schicken mit dem Mercedes. Oder ich fange an zu schreien. Schrei doch, du blöder Arsch. Falsch verbunden. Und ich habe so wenig Zeit. Ich muss mich umziehen, mich etwas frisch machen. Jürgen, bitte können wir ein andermal reden. Okay, ein andermal. Heute Abend? Gleicher Ort. Abend. Wie finden Sie es, dass eine Blume eine Blüte treibt? Wie soll ich das finden? Das ist mir im Moment egal. Ich habe die Pflanze im Ort gekauft. Ich finde sie so schön, wie sie ist. Natürlich soll sie blühen. Aber bitte nicht eingehen, wenn das Blühen absolut vorbei ist. Wenn das passiert und sie mir kränkelt. Ich glaube, die Hexe hat mich gesehen. Die Schwester ist nett. Die gibt es nicht weiter, dass sie schon wieder hier sind. Wir sind ja nicht zusammen, als wenn wir verheiratet wären. So ja nicht. Wenn ich wieder zu Hause bin, können wir uns sowieso nicht mehr sehen. Mal sehen. Ich werde nicht mehr mit ihm pennen. Mit wem? Mit meinem Mann. Ich werde mich ihm verweigern. Er kann tun, was er will. Es ist damit aus. Ja, so bin ich. Daran glaube ich nicht. Das halten Sie nie aus, Susanne. Du Biest. Ist doch schön, ein Biest zu sein. Das ist wie Daniel Hechter zwischen einem C- und A-Strumpf. Das Bier ist warm. Leichen sind kalt. Wieso? Warm ist nicht immer schön. Alles muss die richtige Temperatur haben, damit es schmeckt, wächst und gedeiht. Ich habe jemanden kennengelernt. Eine Frau aus unserer Gruppe, vielleicht die Anke, die ewig heult, oder Marianne, die so sexgeil ist. Bei mir hat sie es auch versucht. Unsinn, ich war gestern in der Kneipe. Er gefällt mir sehr. Was? In seinem Auto, naja. Verstehe ich jetzt nicht. Wir haben miteinander geschlafen. Soll vorkommen. Ich meine, es ist ja Ihr Körper und Geist. Ich bin ja für Sie genau genommen ein Fremder. Ich fand es gut, es hat Spaß gemacht. Macht es ja auch Bumsen, ist geil. Es macht viel Freude, stimmt. Ich kenne einen Mann, der fährt den ganzen Tag mit einer Aktentasche in Deutschland in ICE-Zügen hin und her. Speisewagen, erste Klasse, Computer, Telefon und. Steigt aus, nimmt den nächsten Zug, fährt hin und her, Susanne. Ist alles vollkommener Quatsch, der Mann hat nichts zu tun als das, der tickt nicht mehr richtig. Er wird nirgends erwartet. Er spielt den Gebrauchten. Und du? Du brauchst mich noch nicht mal zum... Pfui. Sie Ferkel. Für einen Penner machst du die Beine breit und ich... Er ist eben anders. Das Geld, ein Porsche, einen langen Pimmel. So lass ich nicht mit mir reden. Ich darf nicht reden und der darf... Ich darf tun, was ich will. Und ich mache, was ich will. Ja, deswegen bist du hier, deswegen bist du kaputt. Weil du immer das tust, was du willst. Mensch, Susanne. Mensch, Jürgen. Warum sind die alle hier? Alle, die hier sind? Und sie? Und nächste Woche kommen neue. Moment, Tatsache ist, du hast mich betrogen. Ha! Wie kann ich jemanden betrügen, mit dem ich nicht verheiratet bin? Meinen Mann habe ich betrogen, weil er mich auch betrogen hat. Aber es ist mir scheißegal, mit wem er es treibt. Wäre mir nicht scheißegal, mit wem es meine Frau treibt. Vielleicht möchte ihre Frau es einmal treiben, weil es ihr Spaß machen würde. Sie verbieten ihrer Frau, das zu tun, was höchsten Genuss bereitet. Alles Quatsch, ohne Treue keine glückliche Ehe. Dann ist ja die ganze Ehe nichts mehr wert, sie Nutte. Was? Nutte! Jetzt reicht es. Raus! Ich komme nie mehr wieder. Ist okay. Abreise. In einem Auto. Und? Wie war's? Geht es dir jetzt besser? Etwas. Du, ich habe mein Aufladegerät vom Handy im Zimmer liegen lassen. Ach was, das können die mir zuschicken. Du hättest mich mehr anrufen können. Ich hatte keine Zeit, ich hatte oft Besuch. So? Wer denn? Jürgen. Pass auf, fahr nicht so schnell. Wer ist dieser Jürgen? Auch ein Kurgast? Du kannst abfällig reden, wie du magst. Musst du im Auto qualmen? Ja, muss ich. Ich habe kein Hemd mehr anzuziehen. Ich wasche und bügle deine Hemden nicht mehr. Warum? Ich koche nicht mehr für dich. Ach, das hatten wir alles schon mal. Und dann war doch wieder alles anders. Diesmal nicht. Na, du? Fass mich nicht so an. Ich bin dein Mann. Seit 20 Jahren. Dein Mann. Oder länger? Glaubst du noch länger? Mir egal. Fragst du gar nicht nach unserer Tochter? Was ist mit ihr? Warum ist sie nicht mitgekommen, mich abholen? Sie hatte keine Lust dazu. Wahrscheinlich keine Lust, mit mir allein zusammen im Wagen zu sitzen. Wie lange fahren wir? 4 Stunden. Warum? Fahr zurück. Zur Klinik? Mir fällt gerade ein, ich habe mich nicht von Jürgen verabschiedet. Das ist nicht notwendig. Du kennst ihn ja überhaupt nicht. Dreh um. Wie du willst. Das Zimmer. Susanne, haben Sie etwas vergessen? Mein Aufladegerät fürs Handy. Hier liegt es. Morgen kommt schon eine Patientin. Das geht hier raus und rein. Manche sind schon mehrfach hier gewesen. Ich komme nicht mehr wieder. Hat es nicht geklopft? Nein, es hat nicht geklopft. Mein Mann wartet auf dem Parkplatz mit dem Auto. Ich bin jetzt wieder in den Armen meines Mannes gelandet. Nachts tippt er mich an und dann soll ich mich umdrehen und so weiter. Aber er wird sich wundern. Er denkt, ich halte es nicht aus. Einmal müsste ich mich öffnen für ihn, weil ich es nicht aushalte. Da kann er lange warten. Ach, wissen Sie. Interessiert Sie das nicht? Davon wird doch schließlich überall und ewig geredet. Hat es nicht geklopft? Um diese Zeit kam er doch immer. Es ist verboten. Es ist verboten und vorbei. Ist Jürgen abgereist? Bin ja auch schon weg gewesen. Ich sage zu meinem Mann, dreh um, ich habe mich nicht verabschiedet. Und er dreht um und wartet auf dem Parkplatz. Da unten, da steht er. Was macht er denn da? Wo? Na, dort, an dem roten Passat. Er schaut auf die Uhr. Ja, deine Zeit läuft ab, mein Lieber. Schau nur auf die Uhr. Gibt es noch Abendbrot? Müsste eigentlich, wenn Sie sich beeilen. Ich muss mich sputen. Mach's gut. Halten Sie die Ohren steif. Ja, danke. Im Speiseraum. Was isst du denn da? Ochsenschwanzsuppe. Ist die gut? Ja. Du isst den Schwanz eines Ochsen. Na und? Hat der Herr Feuer? Mein Feuerzeug ist nämlich eben explodiert. Danke. Setzen Sie sich doch, Susanne. Wenn ich darf. Danke. Sie haben wenig Busen. Man kann es etwas anheben, vergrößern, mit Hilfe eines BH. Ich habe Kopfschmerzen. Sie müssen nicht so viel Bier trinken, Jürgen. Spazieren. Ich habe eben nachgedacht, wie ich Kind war. Da war ich in 5 Minuten fertig. Also aus dem Bett raus, angezogen und fertig. Gewaschen ein bisschen vielleicht, Zähne geputzt, ganz kurz. Und heute? Das dauert ewig. Waschen und Haare und müde. Lustlos. Was Sie alles so denken, wenn Sie allein sind. Fertig. Essen Sie doch noch eine Ochsenschwanzsuppe. Möchten Sie? Man kann auch ein Brötchen dazu bekommen. Ich bin satt. Er glotzt schon wieder auf seine Uhr. Da, der alte Mann da hinten, das ist mein Mann. Er wartet auf mich. Ist er nicht... Ach, was soll ich sagen? Es gibt so viele Wörter. Er ist ja auch eine arme Seele, wenn er allein ist. Du verlässt ihn wirklich? Ich werde, sobald ich daheim bin, einen Anwalt aufsuchen, ja. Rufst du mich an? Ich möchte allein leben. Das sagen Sie jetzt. Jürgen, du bist verheiratet. Da hinten steht meine Frau. Wo? Neben deinem Mann und beide wissen nicht. Holt sie dich ab? Klar, sie holt mich ab. Und wir waren schon 5 Kilometer weg, da habe ich gesagt zu ihr, Wende, ich habe etwas vergessen. Wie ich? Wie du. Ich habe schon gestohlen. Ich habe schon ein Kind abgetrieben. Ich habe es mit mehreren Männern getrieben. Ich meine nicht gleichzeitig, aber... Trotzdem liebe ich dich. Du liebst mich. Mein Gott, Liebe. Ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Ich habe natürlich auch einiges. Was? Untreue, Lügen, Verkehrsunfall, Fahrerflucht, Finanzamt, Steuerbetrug. Nicht schlecht, ich bin erstaunt. Als Kind war ich unschuldig. Je älter man wird, desto mehr passiert eben. Du warst ehrlich, du bist jetzt aber komisch. Sieh nicht so eine Schnute, Mensch, Susanne. Kein Wunder, dass sie trinken. Du hast auch einiges dir geleistet. Ja, stimmt doch. Hast du selber gesagt, ich bewundere deine Ehrlichkeit. Oder ist da noch mehr? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Vielleicht schüttest du mir irgendwann einmal dein Herz aus. Wenn ich es will, ich mache, was ich will. Nicht, wenn sie es wollen. Scheiß Zigaretten, ich rauche nicht mehr. Schluss jetzt. Wo gehst du hin? Auf mein Zimmer. Aber da wohnst du nicht mehr. Dein Aufenthalt ist abgelaufen, Susanne. Das Zimmer. Was willst du? Verschwinde, lass mich allein. Es ist so ein Mist, dass ich keinen Fotoapparat dabei habe. Jetzt ein Foto machen. Jetzt. Ein Foto? Wie langweilig. Das befriedigt dich? Nur anschauen? Das ist auf die Dauer zu wenig. Hoffentlich kommt keiner. Wieso? Willst du dich nicht ausziehen? Ausziehen? Erst einmal die Tür schließen. Was soll das? Kannst du nicht? Bist du abgeschlafft? Was hast du, kannst du nicht. Jetzt erzähl mir nur, du bist nicht geil. Doch. Was möchtest du denn mit mir tun? Erzähl es mir. Viel. Hast du keine Worte für das Viele? Schämst du dich, sie zu formulieren? Es ist alles so plötzlich. Beide stehen unten auf dem Parkplatz, mein Mann und deine Frau, mit den Autos, mit den Angeboten nach Hause zu fahren. Und wir stehen uns nackt gegenüber. Ich finde das toll. Ich auch. Dann haben wir uns wenigstens so gesehen und denken immer dran. Was tust du da? Was anfassen. Was anfassen? Wozu? Begründe es. Weil ich sowas nicht habe. Aha. Darum fasst du das an. Ist ja logisch. Du möchtest wissen, wie sich das, was du nicht hast, anfühlt. Kann man so sagen. Glaubst du an Weihnachten oder Ostern? Manchmal schon, als Kind mehr. Weil du als Kind nichts von Frauen wusstest. Möglich. Interessiert dich ein Porsche? Dazu habe ich kein Geld. Du bist zu grob. Bist du bei deiner Frau auch so grob? Kannst du nicht zärtlich sein? Ich mag das nicht, wenn jemand so grob ist. Aber ich verzeih dir. Du bist ungeduldig und erregt und so weiter. Etwas. Möchtest du ein Bier? Nein. Du bist wie ein kleiner Junge, der ein Eis haben will. Und dann leckst du daran und findest es gut. So, ziemlich. Du darfst niemals bei mir zu Hause anrufen oder Briefe schreiben. Ich verbiete es dir. Ich werde es nicht tun. Du bist ganz grün im Gesicht. Mir ist auch irgendwie schlecht. Jürgen, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Oh, Scheiße. Jürgen! Mist, wir hätten uns hinlegen sollen, um Mist. Hilfe holen. Unsinn, wir taten ja etwas, was hier verboten ist, dann fliegt man ja raus. Lebst du noch? Zieh dich bitte an, schnell anziehen, ja? Scheiße, das kommt davon. Hey, lebst du noch, lebst du noch? Ja, etwas. Pass auf, ich habe keine Zeit mehr, mein Mann steht sich die Beine in den Leib, also Kopf hoch. Wir telefonieren. Im Auto. Heimfahrt. Diese Verabschiedung von dem Jürgen hat aber lange gedauert. Ja, aber es war mir wichtig. Wichtig? Was kann bei einem Fremden schon wichtig sein? Das wirst du bald merken, mein Lieber. Das Zimmer. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Susanne, Erika Skrotzki. Jürgen, Heinrich Gieskes. Stimme am Telefon, Gottfried Breitfuß. Krankenschwester, Hedi Kriegeskotte. Ehemann, Hans-Josef Eich. Sowie Rudolf Guckelsberger. Ton, Klaus Hoeneß. Schnitt, Birgit Schilling. Regieassistenz, Beate Meyer. Regie, Robert Matejka. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2002. Regieanweisung. Wahrscheinlich fährt die Frau wieder zu ihrem Ehemann zurück in deren Wohnung. Und passiert ist nur das. Das Leben geht so weiter wie gehabt, keine Trennung. Der Zuhörer denkt, die trennen sich. Und ganz am Schluss sagt eine Stimme, und die beiden fahren nach Hause, legen sich ins Bett, stehen auf, essen, gehen zur Arbeit, verbringen Sonntage und Samstage und Monate und Jahre zusammen. Und irgendwann, nach vielleicht 20 Jahren, wenn einer der beiden gestorben ist, denn wir müssen alle einmal sterben, könnte man sagen, sie leben nicht mehr zusammen. Oder vielleicht irgendwie immer noch? Ende.